Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Aber das kümmert die Gallier wenig. Bei ihnen bricht gerade ein ganz normaler, friedlicher Tag an. Die Post ist da! Sieh da, Obelix! Vorpostix, der Postbote, bringt Majestix einen Brief. Vorpostix sagt, dass man Hinkelsteine nur als Einschreiben verschicken kann. Sie könnten sonst beim Aussortieren verloren gehen. Komm, lass uns sehen, wer Majestix eine Tafel schickt. Ja, sicher von meinem Bruder Ozeanix. Obwohl der doch sonst so selten graviert. Oh. Doch hoffentlich nichts Gravierendes. Nein. Mein Bruder Ozeanix in Lutetia hat einen Sohn. Graut vor nix. Und es hat den Anschein, als sei mein Neffe von dem Stadtleben etwas verweichlicht. Ozeanix will ihn uns hierher in Ferien schicken, damit wir einen Mann aus ihm machen. Nun, meine Freunde, ich zähle auf euch. Also, wenn wir mit der Erziehung fertig sind, jagt er die Wildschweine mit der bloßen Faust. Gibt's denn auch noch eine andere Methode? Achtung! Tag, Onkelchen. Ich bin dein Neffe, Graut von Nix. Ja, Graut vor nix. Herzlich willkommen bei uns. Darf ich dich gleich mit Asterix und Obelix bekannt machen? So einen Wagen habe ich noch nie gesehen. Kann ich mir vorstellen, dass er hier sowas nicht oft unter die Augen kriegt. Das ist ein Sportwagen aus Mediolanum. Gut, komm, wir fangen an. Anfangen? Womit denn? Na, wir fangen an, einen Mann aus ihm zu machen. Und um einen Mann aus ihm zu machen, fangen wir am besten damit an, ihm eine Tracht Prügel zu versetzen. Aber doch nicht so, Obelix. Na, dann sag mir mal, Asterix, wie wir einen Mann aus ihm machen sollen, wenn wir nicht damit anfangen, ihn zu verprügeln, um anzufangen, einen Mann aus ihm zu machen. Erst müssen wir mal sein Vertrauen gewinnen. Hä? Ja, pass auf. Traut vor nix. Hm? Wir veranstalten dir zu Ehren einen Ball. Einen Ball? Könnt ihr hinter Weltlerixe denn tanzen? Na, mal sehen. Also Obelix, ich frage mich, ob du mit dem Verprügeln nicht doch recht gehabt hast. Bald darauf ist es soweit. Die Festwiese ist geschmückt, die Bühne für die Musik aufgebaut. Trubadix, der unbeschreibliche Barde, darf auf der Leier spielen. Aber natürlich nicht singen. Sehr gute Idee von dir, Asterix. Zu Ehren meines Neffen einen Ball zu veranstalten. Ich habe nicht so den Eindruck, als ob er das zu schätzen weiß, aber was soll's? Wir tanzen jetzt. Machst du mit, Graut vor nix? Geht nur. Ich schau mir erst mal an, wie ihr hier tanzt. Asterix, forderst du auch für mich eine auf, ja? Klar, Obelix. Darf ich für meinen Freund und mich um einen Tanz bitten? Brav reihen sich die Männer auf der einen, die jungen Frauen auf der anderen Seite auf und beginnen, alle zusammen nebeneinander zu tanzen. Nein! Die Art zu tanzen ist was für unsere Vorfahren. Ich will euch mal zeigen, was man heutzutage in den Katakomben von Lutetia tanzt. Her mit der Leier! Ja, aber... Hey, Phoenix! Hey! Ja! Hey, Phoenix! Und siehe da, zuerst führt Graut von Nix einen wilden Solotanz vor. Dann erst eine der Gallierinnen und bald sind alle mit dabei. Also hast du das gesehen, Obelix? Du tanzt auch so? Asterix, man muss mit der Zeit gehen und aktiv sein. Aufhören! Dann ist der Achtung aus! Zeiten. Barbarische Rhythmen. Oh. Lasst uns vielmehr das alte, gute Heimatlied pflegen. Heimatland. Komm, wir gehen, Obelix. Ich hab noch einen Hinkelstein fertigzustellen. Ja, gute Mine wartet auf mich. Das ist ja sagenhaft. So was Tolles habe ich noch nie gehört. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Im Olympics in Lutetia hättet ihr damit einen irren Erfolg. So? Ja, dort schlägt man auch eher die Stühle zusammen als die Sänger. Glaubt ihr? In Lutetia? Ja. Verlassen wir nun einen Augenblick den Schauplatz in Gallien und begeben uns weit, weit nach Norden. In ein Land, in dem die Nächte Monde dauern, die Winter sehr streng sind und in dem die Nordmänner wohnen, die Normannen. Ein stolzer, furchterregender Menschenschlag, bekannt für seine ausgezeichneten Seefahrer und kühnen Krieger. Und schreckliche Götter haben sie, die Normannen. Thor, den Gott des Krieges, dem nur Brandschatzung und Mord gefallen. Und Odin, der die im Kampf gefallenen Krieger zu einem großen Festmahl einlädt. Fatal ist, dass die Normannen keine Angst kennen. Nicht nur, dass die kleinen Kinder keine Angst vor dem bösen Riesen haben, auch die Straßen sind recht unsicher, da man überall auf der Welt erfahrungsgemäß erst aus Angst vor den Behörden vorsichtig zu fahren beginnt. Um dem Geheimnis des fremdländischen Ausdrucks Angst auf den Grund zu kommen, machen die normannischen Gelehrten wiederholte Experimente. Ja, und nichts! Hau weiter zu, der Schmerz nimmt zwar zu, aber die Angst bleibt aus! Daher ruft Olaf Maulaff, der Häuptling der Normannen, seine Krieger zu sich. Ja, da bin ich aber gespannt. So kann das nicht weitergehen. Es ist ärgerlich, wenn man nicht alles weiß. Auf der ganzen Welt spricht man von der Angst. Selbst die schwächsten Völker kennen die Angst. Nur wir nicht. Wir, die wir alles kennen. Aber um Maul auf. Wozu dient denn diese sagenhafte Angst, die wir nicht kennen? Es heißt, Angst verleiht Flügel. Ach, beim Odin. Durch sie könnten wir fliegen wie die Vögel. Oh, beim Thor. Beim Odin. Beim Spielhaft. Also ich schlage vor, wir brechen noch heute zu den Ufern auf, wo man die Angst kennt. Wir werden das Geheimnis erfahren. Und wenn wir alles kurz und klein schlagen, jawohl. Jawohl. Wir wollen das. Es lebe Maul auf. Unser Häuptling! Ich verspreche euch, dass die Welt aufhorchen wird, wenn sie erfährt, die Normannen wissen, was Angst ist. Die Normannen sind die größten Angsthasen der Welt. Ja. Man kennt denn sonst Kalva, unser Nationalgetränk, in den Schädeln der Besiegten. Aber randvoll, wenn ich bitten darf. Ja, randvoll. Und in der gleichen Nacht, genauer gesagt 3 Wochen später, sticht ein stolzes Schiff, voll besetzt mit wilden normannischen Kriegern, zu einer seltsamen Studienreise in See, in Richtung Gallien. So ein unglücklicher Zufall. Wissen wir doch, dass die Gallier wirklich keine Spezialisten in Sachen Angst sind. Ja, dass sie sogar nur vor einer einzigen Sache Angst haben, nämlich, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und selbst diese Möglichkeit lässt sie ruhig schlafen. Aufstehen, du Faulpelz! Der Hahn hat schon die aufgehende Sonne begrüßt. Dann bin ich ja nicht mehr nötig. Lasst mich schlafen, ihr Barbaren. In Lutetia gehe ich um diese Zeit erst ins Bett. Obelix, wie steht's? Willst du beim Aufstehen behilflich sein? Darf ich, Asterix? Ja. Ja. kein Recht, mich so früh aus dem Bett zu schmeißen. Ich bin hier schließlich in den Ferien. Ja, eben. Deswegen gehen wir ja auch an den Strand. An den Strand? Aber es regnet doch. Aber keineswegs. Im Süden, da regnet es. Hier ist es nur etwas auffrischende Feuchtigkeit. Stimmt's etwa nicht, Asterix? heute Morgen frischt's mehr und mehr auf. Los, machen wir ein Wettrennen. Wer zuletzt am Felsen ist, ist Julius Cäsar. Auf die Plätze, fertig. Los! Ihre Fink und ich haben gewonnen! Das gilt nicht. Ihr habt beide gemogelt. Jawohl, mein Herr, das gilt. Herr Asterix tut nämlich nur nicht gern verlieren. Schau an, da hinten kommt Julius Cäsar angeschlurft. Ich frage mich, was ihn interessieren könnte. Oh. Idefix und ich gehen jetzt Muscheln suchen. Komm, Idefix. Hör mal, Krautphonix. Da, da, da. Na, ist das schon wieder ein neuer Tanz aus Lutetia oder was? Das Schiff da. Na und? Das ist ein Schiff. Was soll schon sein? Aber das ist ein normannisches Drachenboot. Die Normannen sind schrecklich blutrünstige Piraten. Ja, glaubst du? Na, jedenfalls kein Grund zum Aufregen. Wir fragen im Dorf um Rat. Obelix, ja? Du kommst gerade recht. Siehst du das Segel da vorn? Das ja. Sollen Piraten sein. Fein! Ja! Aber nicht doch, Obelix. Komm her, wir gehen zurück ins Dorf. Aber die Piraten sind doch da vorn. Ja eben, deshalb gehen wir ja ins Dorf. Wozu wohnt man denn überhaupt am Meer, wenn man es nicht ausnutzen darf? Sie kommen näher! Sie kommen näher! Die Normannen! Die spinnen die Leute aus Lutetia. Fangen an zu rennen, wenn das Wettrennen vorbei ist. Ich jedenfalls renne nicht mehr. Ich fühle mich etwas schwerfällig. Nach den Dutzenden von Austern, die ich verdrückt habe. Ich hab dir schon mal gesagt, Obelix, mit den Austern ist es wie mit den Nüssen. Man isst nur das Innere. Aber ich mach's ja mit den Nüssen wie mit den Austern. Ich esse sie mit Schale. Dino! Ah, genau dich suchte ich. Ich habe über den irren Erfolg nachgedacht, den ich in Lumen... Wohin so eilig? Was hat er denn? Sieht so aus, als wollten uns die Normannen überfallen. Wir sprechen jetzt darüber mit Häuptling Majestix. Krautphonix ist sicher schon bei ihm. Ah, sehr gut. Ich muss ihn nämlich in der Angelegenheit Olympics sprechen. Kurz darauf im Haus des Häuptlings. Gut. Asterix und Obelix, ihr geht an den Strand und schaut, was die Normannen machen. Und wenn sie landen, dann werfen wir sie zurück ins Meer. Meinst du, sie werden landen, Asterix? Ja. Meinst du? Sag, meinst du? Ja. Miraculix soll für alle Fälle etwas Zaubertrank brauen. Psst, Krautphonix, ich muss dich sprechen. Und sonst? Amüsierst du dich auch gut, Krautphonix? Hast du nicht zu sehr Heimweh nach Lutetia? Gefällt es dir bei uns? Ja. Wisst ihr denn nicht, wer die Normannen sind? Ja, natürlich. Es sind wilde Krieger, die wie wir keine Angst kennen. Na, du musst nicht denken, wir sind hier nicht auf dem Laufenden, nur weil wir in der Provinz leben. Oh, die sind verrückt. Ich lebe unter Verrückten. Gut, können wir nun über meine Zukunft sprechen? Am Strand nehmen die Ereignisse inzwischen ihren Lauf. Komm, Obelix, wir gehen näher ran. Schauen, was die Normannen machen. Sag, Asterix, könnten wir sie vielleicht durch eine List an Land locken? Doch es bedarf keiner List. Wilde Kriegslieder erschüttern kurz darauf den Strand. Und die Normannen landen in Gallien. Hier an diesem Strand schlagen wir unsere Zelte auf. Er fängt an, Löcher auszuheben, um die Pfosten zu verankern. Gut. Schöne normannische Löcher. Richtig. Piff, paff. Ja. Lammer auf. Ja. Ganzbaff, Paragraph, ja. Dauerschlaf, Fotograf, ja. Dopfer, an die Arbeit! Ja! Das ist ja abwegig. Ja, aber der Chef hat doch gesagt, wir sollen sie ins Meer zurückschmeißen, wenn sie... Nein, Obelix! Der Chef hat gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben und wir geben ihm jetzt Bescheid. Richtig. Der Chef wartet schon auf Ihre Meldung. Ja, graut vor nix. Was sitzt du denn hier so müßig herum? Warum bist du nicht bei deinen Freunden am Strand? Weil da die Normannen sind. Oh, Majestix, unser Chef. Die Normannen sind gelandet. Und komische Namen haben die alle. Hinten alle mit Affen. Ja, ja, der Chef heißt Maulaff. Miraculix, Trumadix, Verleinix, Methusalix, Rührfix macht nix. Habt ihr das gehört? Die sind verrückt. Ich muss die anderen warnen. Einer muss doch hier schließlich vernünftig bleiben in dem ganzen Haufen. Alle Mann herkommen! Hört mich an! Herkommen! Die Normannen sind vor unseren Toren. Sie sengen und brennen, wo sie hinkommen. Es sind viele. Eine ganze Masse. Sie sind hier gelandet. Und endlich reagieren die Gallier normal. Aufgeregt laufen sie alle davon, um sich zum Entsetzen von Kraut vor nix für die Schlägerei anzumelden. Ruhe. Ruhe. Ich hab's zwar gar nicht gern, wenn die Normannen hier in Aremorica auftauchen, aber wir wissen noch nicht, was sie wollen. Wenn es zur Schlägerei kommt, sagen wir euch Bescheid. Geht jetzt nach Hause. Kraut vor nix. Jetzt, wo wir uns mal in aller Ruhe unterhalten können, wollte ich fragen, wie ist das mit meinem irren Erfolg in Lutetia? Im Lager der Normannen verzehrt Maulaff gerade seine Scholle à la Crème. Dopfaff! Dring ins Landesinnere vor und versuche, die Gallier zu belauschen. Krieg raus, was das für Leute sind. Gut, oh Maul, auf mein Häuptling. Das ist ja gerade das Lehrreiche an den Reisen, dass man erst die Lebensgewohnheiten der Leute studiert, bevor man sie abmurkst. Ich glaube, ich versteck mich da hinten im Wald. Hier sitze ich richtig. Da kommt wer. Was wollen denn die Normannen eigentlich hier machen, Asterix? Ha, ist das nicht egal? Die jagen uns keine Angst ein. Uns macht nichts Angst. Wir haben vor nichts Angst. Aus! Die ganze Reise war umsonst. Sieh da, Kraut vor nix. Kommst du mit uns Wildschweine jagen? Wie jagt ihr sie denn in Lutetia? Wir hier versetzen ihnen einen Hieb und dann... Nein. Ich wollte euch um einen Gefallen bitten. Mir bekommt das Klima nicht. Und da hätte ich gern, dass ihr mir helft, meinen Onkel zu überreden, dass er mich nach Lutetia zurückfahren lässt. Der eigentliche Grund sind doch wohl die Normannen, stimmt's? Ja, ich hab Angst. Ich hab schreckliche Angst. Ich bin ein Angsthase. Der größte Angsthase, den es überhaupt gibt. Das ist es. Du brauchst doch keine Angst zu haben, Kraut vor nix. Wir sind ja da. Hast du auch Angst, wenn wir da sind? Nicht ganz so arg. Spielverderber. Im Lager der Normannen verzehrt Maulaff gerade sein Schnitzel à la Crème. Bist du ja wieder Dopfaff. Na? Ich hab die Gallier gesehen und gehört, oh Maulaff. Sie kennen keine Angst, genau wie wir. Oh, was? Sollten wir die ganze Reise gemacht haben, um zu erfahren, dass die es hier auch nicht wissen? Ich hätte gute Lust, uns allesamt aufzuspießen. Wir bringen uns alle um und treffen uns wieder an Odins Tafel und Schwamm drüber. Warte noch, Olaf. Bestell noch keinen Tisch. Ich habe im Wald einen Mann gesehen, der sich brüstet zu wissen, was Angst ist. Oh. Ja, er behauptet sogar Weltmeister im Angsthaben zu sein. Oh, beim Tor ein Profi. Genau das, was wir brauchen. Dumm ist nur, dass er nicht ganz so viel Angst hat, wenn die anderen Gallier dabei sind. Ach was, führt eine Expedition durch, nehmt ihn gefangen und haltet ihn vor allem dem schädlichen Einfluss jener Ignoranten ferne. Bald fliegen wir, denn Angst verleiht Flügel. Noch einen Schädel, du Pfaff. Mit Vergnügen, ein Schädelchen in Ehren kann niemand verwehren. Ja. Währenddessen im uns wohlbekannten kleinen gallischen Dorf. Ich habe beschlossen, meine Ferien abzukürzen und nach Lutetia zurückzufahren. Gerade jetzt, wo der Spaß erst beginnt? Nein, Kraut vor nix. Bleib bei uns. Du wirst lernen, wie man kämpft. Die Gallier kennen kein Pardon. Pardon, aber ich möchte doch lieber nach Lutetia zurück. Tatsächlich. Bald darauf ist der Pferdewagen von Graut vor nix bereit. Obelix schenkt ihm zum Abschied einen Hinkelstein mit der Aufschrift Souvenir aus Aremorica. Dann geht's los. Schade. Dein Vater hatte mich gebeten, einen Mann aus dir zu machen. Dich zu stehlen. Ja, ja. Und ab! Ich führe auch gern nach Lutetia. Mann, oh Mann. Ausgerechnet Normannen. Oh, eine Panne. Achsenbruch. Bloß wegen dem Hinkelstein. Ja, und wo finde ich jetzt mitten im Wald eine Vertragswerkstatt? Ja, das ist der Nachteil bei den ausländischen Wagen. So ein Glück. Der Mann, der die Angst kennt. Wir müssen ihn stoppen, bevor er wegfliegt. Ja! Ja. Oh Gott, die Normannen! Tut mir nichts. Tut mir bloß nichts. Sonst tun Asterix und Obelix mich rächen. Asterix? Ja. Obelix? Wer sind die beiden? Sie sind schrecklich. Alle Welt zittert vor ihnen. Zittern? Vor Kälte? Oder wegen dem Sumpffieber? Nein, mein Herr, nein, mein Herr. Man zittert vor Angst. Sieh doch, ich habe Angst. Und schnell, er fliegt davon. Erbarmen. Was ist denn das schon wieder? Ich glaube, ich hau lieber zu. Werden die Normannen jetzt lernen, was Angst ist? Schauen wir erst einmal, was Asterix und Obelix gerade machen. Schade, dass Kraut vor nix nicht mehr da ist. Ich fand ihn so ückig. Ha, er hat plötzlich den Kopf verloren. Komm, wir gehen in den Wald. Wildschweine jagen. Das bringt dich auf andere Ideen. Gut. Oh, der Wald geht mir doch über alles. Da gibt es Wildschweine, Römer, Pilze und vielleicht auch Normannen. Was hältst du davon, Asterix? Wenn wir Wildschweine, Römer oder Normannen finden, wird zugehauen. Wenn wir Pilze finden... Schau, Edifix hat was gewittert. Los, hinterher! Gut, wenn's Wildschwein ist, wird's geteilt. Wenn's ein Römer oder ein Normanne ist, lässt du ihn mir. Wenn's ein Pilz ist, lass ich ihn... Oh! Der Wagen von Kraut vor nix. Toller Hund, mein Idefix, was? Ich hab ihn auf Hinkelsteine abgerichtet, damit aus ihm mal ein guter Jagdhund wird. Ich hab mit Hinkelsteinen angefangen, weil sie nicht so schnell sind wie zum Beispiel Hasen. Oh, Achsenbruch. Ach, sowas taugt nichts. Ja, schnell sind sie vielleicht, diese modernen Wagen, aber nicht solide. Brauchst bloß den kleinsten Hinkelstein reinzutun und schon macht Kracks. Es würde mich wundern, wenn Kraut vor nix ganz allein in den Wald gegangen wäre. Natürlich nicht, sonst hätte er doch den Hinkelstein mitgenommen. Ah, Fußspuren. Ich fürchte, die Normannen haben Kraut vor nix entführt. Komm, wir melden's Majestix, unserem Chef. In dem Wagen waren Kraut vor nix und mein Hinkelstein. Und da war ihnen Kraut vor nix als Souvenir lieber. Die spinnen die Normannen. Im Lager der Normannen verzehrt Maulaff gerade ein Hühnchen à la Creme. Wir haben ihn, oh Maulaff! Oho, beim Odin! Wir schauen ihn uns sofort an, Dumpfaff! Er sieht übel zugerichtet aus, Dumpfer. Wir sind vorgegangen wie beim Vogelfang, damit er uns nicht wegfliegt, oh Maulaff. Ah. Ein Schlag mit der Keule und er war völlig baff. Ja. Hier, was ist... Aber nein, völlig baff. Ich hab dich nicht gerufen. Na gut, gut. Bringt mir den Vogel da wieder zu sich und ruft die gesamte Mannschaft zusammen. Wird gemacht. Wer? Was? Oh, mein Teutades, jetzt ist es um mich geschehen. Oh, all diese Normannen, oh, so viele auf einmal. Sie sehen so böse aus. Oh, sie bringen mich sicher um. Oh, ihr Chef kommt auf mich zu. Mach uns Angst. Ja, genau. Pardon? Mach uns Angst, hab ich gesagt. Wir sind von weit her gekommen, um zu erfahren, was Angst ist. Also, mach uns Angst. Aber das ist ein Missverständnis. Ihr macht doch mir Angst. Ich mach dir Angst? Wie kann ich was machen, wovon ich keine Ahnung habe? Das heißt also, dass du jetzt in diesem Augenblick Angst hast? Aber ja doch. Ich habe Schüttelfrost, Blutleere im Hirn, Magenkrämpfe. Er hat Grippe. Angst ist nichts anderes als Grippe. Ja, also hast du schon mal erlebt, dass Grippe Flügel verleiht deinem Odin? Los jetzt, Gallia, mach mir Angst, damit ich ein bisschen fliegen kann. Wovon reden wir denn? Wenn du nicht mit uns zusammenarbeiten willst, werfen wir dich die Klippe runter. Dann musst du wohl oder übel fliegen und uns beweisen, was du kannst. Oh nein, ich flehe euch an. Ich hab ja viel zu viel Angst. Der macht mich noch wahnsinnig. Verteut ihn, damit er nicht über Nacht davonfliegt. Ja, wird gemacht. Die sind verrückt. Total verrückt. Wenn ich je eines Tages Lutetia wiedersehe und das meinen Freunden erzähle, glaubt's mir kein Mensch. Mein Neffe von den Normannen entführt? Was können die bloß Interessantes an Grautfornix finden? Majestix ist beunruhigt. Er beschließt, dass Asterix und Obelix bei den Normannen nach dem Rechten sehen sollen. Asterix bekommt Zaubertrank, Obelix nicht. Weil er auch so stark genug ist, um Bäume auszureißen. Und als Obelix so tun will, als ob er zu schwach dafür ist, reißt er den Baum versehentlich doch herauf. Dann geht's los zum Strand. Wir nähern uns dem Lager der Normannen. Und wenn sie uns nicht reinlassen wollen, stürmen wir durch und erklären es ihnen hinterher. Einverstanden, Obelix? Raffiniert! Selbst mir wird kaum was Besseres eingefallen. Halt! Was wollt ihr hier, Gallia? Wir wollen deinen Chef sprechen. Oh nein, du hast gesagt, wir retten sie über den Haufen und erklären alles später. Aber ich muss ihnen doch sagen, weshalb wir kommen. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht über den Haufen zu rennen. Keineswegs, abgemacht ist abgemacht. Ich war einverstanden mit deinem Vorschlag und ich... Mein lieber Obelix, du gehst mir langsam auf die Nerven. Alle Mann herkommen! Hier sind zwei Gedecke für Odins Tafel! Beim Odin! Zum Angriff! Yeah. Jetzt ja! Jetzt rennen wir sie über den Haufen. Also doch! Ich wusste ja, dass du Hilfe Vernunft annehmen würdest. Ja, Obelix, wir wollen uns doch nicht in aller Öffentlichkeit streiten. Halten mehr aus als die Römer, findest du nicht auch? Ja, weniger getrennt, aber dafür widerstandsfähiger. Und außerdem haben sie keine Angst. Hättet ihr wohl die Güte während des Kampfes, das Schwatzen einzustellen? Verzeihung! Es ist lange her, dass die Gallier so viel Spaß an einem Kampf hatten. Aber alles geht einmal zu Ende. Nanu, was soll denn der Lärm beim Odin? Kann man denn nicht einmal mehr in Ruhe sein Wildschwein à la Creme essen? Wildschwein à la Creme? Wer bist du beim Tor? Und was machst du mit Telegra? Hast du gehört, Asterix? Meiner heißt Telegraf und deiner... Ich weiß es nicht. Wir wurden einander nicht vorgestellt. Na, willst du wohl Stenograf loslassen beim Uni? Angenehm. Wer seid ihr? Sag erst mal, wer du bist. Ich bin Maulaff, Häuptling der Normannen. Diese Namen. Diese Namen. Obelix, bitte. Du bringst es noch so weit, dass er sich ärgert. Ja. Du weißt, wie empfindlich die Touristen sind. Ja. Und die gallische Höflichkeit. Wollt ihr mir sagen, was ihr hier wollt? Dir ein paar Fragen stellen. Ja, wie macht ihr Wildschwein à la Creme? Ganz einfach. Man nimmt Sahne wie für Erdbeeren mit Schlagsahne. Oh. Nur, dass man statt Erdbeeren Wildschwein... Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass ihr die mutigsten Krieger der Welt angegriffen habt, nur um Küchenrezepte auszutauschen. Wie? Wir haben dich was viel Wichtigeres zu fragen. Kommen wir gleich zur Sache. Habt ihr euch Kraut von nix geschnappt? Den Meister? Den Meister? Ja, der Meister weiß eine ganze Menge. Wenn er uns alles beigebracht hat, ziehen wir wieder ab. Ach ja? Der Meister in diesem neuen Tanz aus Lutetia? Oh, das kann ich euch auch beibringen. Ich bin sehr gut im Tanzen. Das geht so. Da dum, da dum, da dum, da dum, da dum. Sag mal, macht sich dein Freund mit seinen Possen da über mich lustig? Hör auf, Obelix! Die Normannen sind nicht hergekommen, um das Tanzen zu lernen. Ja. Sie hätten's aber bitter nötig. Sagt, ich würde Possen reißen? So ein Barbar! Du hast dich gerade benommen wie Trubadix, unser Barde. Pfui, das ist gemein. Hört, ihr beiden, hättet ihr vielleicht die Güte, euch etwas mehr mit mir zu befassen? Maulaff, erklär uns eins. In welcher Kunst ist unser Freund Kraut von Nix denn Meister? Ach, als ob ihr das nicht wüsstet. Er ist Meister im Angsthaben beim Tor. Wir rechnen damit, dass er uns lehrt, was Angst ist, ob er will oder nicht. Denn wenn er sich weigert, stürzen wir ihn die Klippe herunter, um ihn fliegen zu sehen. Wenn du meine Meinung hören willst, Asterix, sie sind... Lass mich überlegen, Obelix. Wenn wir euch Angst beibringen, gebt ihr Kraut von nichts dann heraus und zieht ab? Ja, wir sind nicht hergekommen, um euch zu bekriegen. Das besorgen dann unsere Nachfahren in ein paar Jahrhunderten. Wir haben was in unserem Dorf, das wäre genau das Richtige für euch. Aber man müsste es erst herholen. Gut, aber einer von euch bleibt als Geisel da. Und wenn der andere nicht zurückkommt, trinken wir aus dem Schädel der Geisel unseren Kalver. Obelix. Ja. Oh, warum muss denn ausgerechnet ich gehen? Du machst jetzt hier gemütlich, kannst Wildschwein in Cremesoße essen, Kalver trinken, so viel du willst, und ich... Obelix, zum Diskutieren ist jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt. Ach, nicht der richtige Zeitpunkt. Alle nutzen meine Schwachheit aus. Natürlich geht Obelix dann doch zurück zum Dorf, um Majestix von der Sache zu berichten. Und wenn ich Trubadix nicht finde, kriegen Asterix und Kraut von nix den Schädel voller Kalver. Beim Toltatis. Schnell zu seiner Hütte. Aber in seiner Hütte ist keine Spur von Trubadix zu finden. Er hat all seine Musikinstrumente und fast all seine Kleider mitgenommen. Er ist tatsächlich weg. Ich hätte nie gedacht, dass wir die Abwesenheit unseres Barden eines Tages bedauern würden. Und dabei war er der schlechteste aller Barden. Ich habe eine Idee. Du, Obelix? Idefix wird unseren Barden suchen. Ja, aber Obelix... Hör nicht auf ihn, Idefix. Such. Hier. Habt ihr das gesehen? Hinterher! Davon! Da ist er! Das ist aber doch dein Hinkelsteinlager, Obelix. Ja und? Ich hab ihn ja auf Hinkelsteine abgerichtet. Daher läuft er hinter Hinkelstein her. Ist doch logisch. Du tätest gut daran, ihn künftig auf Barden abzurichten. Wenn Trubadix sein Pferd und all seine Sachen mitgenommen hat, dann will er sicher weit weg. Ich weiß, Beatnix, Olympics, Lutetia. Er ist nach Lutetia unterwegs. Ich geh ihn holen. Manchmal hat der Junge richtige Geistesblitze. Während Asterix von den Normannen als Geisel festgehalten wird? Hab keine Angst, Maulaff. Obelix kommt gewiss zurück. Ich hab keine Angst! Macht sich Obelix, der Unermüdliche, rastlos auf die Suche nach dem Barden Trubadix. Lass dich nicht unterkriegen, kleiner Idefix. Ich werde dich noch auf Barden abrichten, dann wirst du ein ganz toller Hund. Mit meinem Verstand und deiner Kraft sind wir unschlagbar. Hier und da grapscht sich Obelix ein paar Wildschweine, um seinen Magen zu beruhigen. Und ein paar römische Patrouillen, um sich den Weg frei zu halten. Obelix weiß, dass er auf der richtigen Spur ist. Denn er trifft einen Mann mit zwei durchgedrehten Ochsen. Das Jaulen eines Galliers hat sie verrückt gemacht. Dann begegnet ihm eine Kuh, der selbst die Milch sauer geworden ist. Und vor einem Gasthaus steht das Pferd von Trubadix. Er hat es als Schadensersatz dagelassen, nachdem es wegen seines Gesanges eine Schlägerei gab. Und schließlich... Da ist er! Trubadix! Huhu! Wart auf uns! Hm? Oh, natürlich! Ohne mich geht's wohl nicht im Dorf. Ist mir aber egal. Ich muss an meine Karriere denken. Trubadix, ich komm dich holen, damit du... Nein, mein Herr, ihr versteht nichts von meiner Kunst. Behelft euch ohne mich. Auf mich wartet ein irrer Erfolg in Lutetia. Aber Asterix schickt mich doch. Er braucht dich. Asterix ist auch nicht musikalischer als die anderen. Und noch dazu der Schlimmste von der ganzen Bande. Der braucht mich nicht. Und Krautphonix ist in Gefahr. Krautphonix? Der junge Mann mit dem untrüglichen Kunstverstand? In Schwierigkeiten? Er ist Gefangener der Normannen. Sie wollen ihm Kalva in den Schädel schütten. Ah, verstehe. Ich soll die Männer aus dem Norden betören. Na gut, es sei. Kommt! Wie? Fange ich eben mit einer Tournee durch die Provinz an, bevor ich das Olympics in Angriff nehme. Waldeslust! Etwas leiser, ich meine wegen Idefix, er ist... Nein, keineswegs! Wenn man was von mir will, dann sing ich auch. Letzte Warnung! Oh, wie einsam schlägt die Brust! Ein tapferer Hund, heul doch nicht, Idefix. Du willst doch, dass Obelix stolz auf dich ist, oder? Im Lager der Normannen braut sich mittlerweile etwas zusammen. Exzellent, diese Würstchen à la Crème. Genug jetzt beim Tor. Ihr macht euch über mich lustig. Ich will nicht länger warten. Die Geiseln werden hingerichtet. Holt den Meister vom Drachen runter. Drachen? Ja, so nennen wir unsere Schiffe. Legt den Kleinen da in Ketten und bringt ihn zusammen mit dem anderen auf die Steilküste. Kurz darauf stehen sie hoch über dem Meer. Ich weiß nicht, was Obelix aufgehalten haben könnte, aber du solltest noch etwas warten. Nein! Für euch beide hat's bei Odins Festmahl schon zum Essen geläutet. Doch zuvor lassen wir dich von der Klippe runterfliegen. Sozusagen als Anschauungsunterricht. Soll ich mich euch nicht lieber zu Füßen werfen? Mut, Krautphonix. Zeig diesen Normannen, wie ein Gallier stirbt. Na gut, werden sie noch was zu lachen haben. Also hör zu. Du fliegst ein bisschen darüber nach links, dann machst du anschließend... Um die Route macht euch mal keine Sorgen, die steht ja von vornherein fest. Dann ist es soweit. Krautphonix soll von der Klippe geworfen werden. Moment, wenn ich euch Angst einjage, muss ich dann nicht mehr fliegen? Natürlich nicht, dann fliegen wir doch. Krautphonix gibt sein Bestes. Er erzählt eine grauenvolle Geschichte. Mit dem Ergebnis... Dann versucht er, die Normannen zu erschrecken. Er zieht Grimassen. Bis es Asterix schließlich zu bunt wird. Kampflos ergeben wir uns nicht zum Angriff, Krautphonix! Und dann kommt Verstärkung. Wir sind Asterix! Obelix, endlich! Du hast aber lange gebraucht. Weißt du, ich habe mir schon Sorgen gemacht. So ganz allein war mir gar nicht wohl in meiner Haut. Ich erkläre dir alles, Asterix. Also, das war folgendermaßen. Denn sagt bloß, ihr fangt schon wieder an mit eurem Plauderstützchen. Los! Habt ihr das Wunderding mitgebracht? Das ist es. Das da? Höchstpersönlich. Schon gut, ich hab verstanden. Ich stehe. Warte doch, Trubadix. Ich warne dich, Asterix. Der Banause ist der Tropfen, der die Amphore zum Überlaufen bringt. Diese Leute sind von weit her gekommen, um altes gallisches Liedgut zu hören. Du wirst sie doch wohl nicht enttäuschen wollen. Eine Solo-Darbietung? Mhm. Eine Ein-Mann-Schau, wie die Briten sagen? Und ich... allein verantwortlich? Allein. Oh, sag, ist die Akustik auch gut hier auf der Klippe? Ja. Wenn die Akustik schlecht ist, kann ich gar nichts ausrichten. Oh, also gut, ich bin soweit. Na, hoffentlich. Sonst geht's uns an den Kragen. Ich sag dich jetzt an. Normannen! Unser Barde Trubadix wird jetzt zum ersten Mal vor euch auftreten. Ich habe das deutliche Gefühl, dass es auch sein letztes Mal wird. Los, Trubadix, zeig ihnen, was du kannst. Oh, Gallien, mein Gallien, wie lieb ich dich so sehr. Toi tat es die Frauen und weite blaue Meer. Wie die Augen, so blaue im lieblichen Gesicht. Oh, gallische Frauen, ja, dich vergisst man nicht. Trubadix, lass Zöpf dir flechten, sprach mein Mütterlein. Es klappt, Trubadix, es klappt. Aufhören, aufhören. Was hat er gesagt? Da Capo, noch einmal. Einen Augenblick, Ruhe bitte. Unser Barde wird euch jetzt ein Potpourri seiner gesamten Erfolge interpretieren. Oh ja! Oh nein, beim Odin alles, alles, nur das nicht. Warum denn nicht? Wenn ich nur daran denke, zittern mir schon die Knie, klapper ich mit den Zähnen, bricht mir der kalte Schweiß aus, krampft sich mir der Magen zusammen. Mit einem Wort, du hast Angst. Angst? Ich hab Angst? Wir haben... Angst! Unsere Studienreise war ein Erfolg! Ja, wir wissen, was Angst ist! Jetzt wissen die Normannen alles! Alles! Alles! Alle sind begeistert. Asterix, weil sein Plan geklappt hat. Trubadix, weil sein Auftritt ein Triumph ohnegleichen war. Krautphonix, weil er den Gesang wirklich gut fand. Obelix, weil er Petersilie im Ohr hatte und nichts gehört hat. Und die Normannen, weil sie endlich die Angst kennen. Sie sind so dankbar, dass sie die Gallier niedermetzeln wollen, damit die an Odins Tafel Platz nehmen können. Jetzt habe ich aber endgültig genug. Wird's bald? Langt's jetzt bald? Wir machen jetzt ein für alle Mal reinen Tisch und ihr verzieht euch auf euer Schiff. Ob ihr untergeht oder nicht, jedenfalls schießt in den Wind. Kapiert? Schießt in den Wind. Oh, ich glaube, unser Lutetia hat Mut bekommen. Ist doch wahr. So werden wir ja nie fertig. Das stimmt leider. Die Normannen sind beleidigt, weil ihre Einladung ausgeschlagen wurde. Und schon ist wieder die schönste Schlacht im Gang. Bis die Normannen fliehen. Was haben Sie denn, Asterix? Sie haben Angst, beim Koltates. Durch unsere Hilfe wissen Sie, was das ist. Angst? Ja, natürlich! Hätte sich mehr kann! Weg hier! Jetzt los, Trubadix. Gib dem Publikum ein kleines Abschiedslied auf den Heimweg. Ach und wie! Adieu! Überzeugt davon, dass sie fliegen können, springen die Normannen alle zusammen von der Klippe. Und weil sie so zäh sind, gelingt es ihnen zwar nicht zu fliegen, aber zum Schiff zurückzuschwimmen und angsterfüllt nach Hause zu rudern. Ganz leise, sonst bekommen sie noch mehr Angst. Im Dorf werden die gallischen Freunde mit großer Freude empfangen. Majestix ist stolz auf seinen Neffen, der ein richtiger Gallier geworden ist. Die Erziehung von Krautphonix nimmt Obelix in die Hand. Ich bring dir jetzt das Jagen bei. Wir fangen an mit Frischlingen, leiten über zu römischen Patrouillen und kommen dann schließlich zu Wildschweinen. Dann gehen die Ferien in Aremorica zu Ende. Für Krautphonix ist der Augenblick gekommen, nach Lutetia zurückzukehren. Ihm zu Ehren wird ein großes Festmahl veranstaltet, zu dem auch Trubadix eingeladen ist. Denn schließlich ist es sein Verdienst, wenn man sagen kann, Ende gut, alles gut. Außergewöhnlich! Lass uns feiern!